1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt, ich trage eine große Verantwortung. Und ich möchte natürlich gerne mit Leuten sprechen, die eine große Verantwortung tragen. Zum Beispiel würde ich gerne sprechen mit einem Flugkapitän oder einem Chirurgen. Gerne auch mit einem Personenschützer oder mit Menschen, die einen pflegebedürftigen oder sterbenden Menschen begleiten. Aber es gibt sicher auch noch viele andere Bereiche, wo jemand große Verantwortung trägt, die man jetzt gar nicht so spontan als Beispiel nennen könnte. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Wie geht ihr mit dieser Verantwortung um? Tragt ihr sie gerne oder ist es schwer für euch und belastet euch diese Verantwortung? 0800 220 50 50, die Telefonnummer wie immer kostenfrei für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Nun bin ich sehr gespannt auf die Anrufer heute. Die erste Anruferin ist Nicole und sie ist 26. Hallo. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, du hast zu dem Thema angerufen, ich trage eine große Verantwortung. Warum? Genau. Ich trage eine große Verantwortung meinen 10 Kindern gegenüber. 10 Kinder? Ja. Moment, genau. Ich habe gerade gesagt, du bist 26. Ja, genau. Du hast 10 Kinder? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, ich habe vor 10 Jahren mein erstes Kind bekommen. Da war ich erst 16. Ja, so habe ich es gerade auch spontan gedacht. Es muss dann so um die Zeit angefangen haben. Ja, genau. Und dann Schlag auf Schlag jedes Jahr ein neues Kind. Ja, also natürlich nicht jedes Jahr, aber ja, ich habe auch zweimal Zwillinge bekommen. Ach so, verstehe. Ja, genau. Ich bin trotzdem platt. Von einem und denselben Vater und Mann? Nee, also von 8 verschiedenen Vätern. Von 8 verschiedenen? Ja. Warum so viele Kinder? Also das hat damit zu tun, dass ich eine Sexsucht habe. Auch schon seit 8 Jahren ungefähr. Gut, aber man kann ja seine Sexsucht ausleben, ohne Kinder in die Welt zu setzen. Ja, nur das geht natürlich nur, wenn man verhütet. Genau. Und das mache ich grundsätzlich nicht, weil ich streng katholisch erzogen wurde. Ach so. Ja, was natürlich nicht dazu passt, dass ich so viel Sex habe. Ich wollte gerade sagen, ein gewisser Widerspruch liegt da drin. Ja, genau, aber das ist einfach was, worauf ich nicht verzichten kann. Wie, du verhütest nicht aufgrund deiner katholischen Erziehung? Ja. Mit Überzeugung? Ja, eigentlich schon. Also ich wurde halt so erzogen, ich habe es immer so gelernt und die Sexsucht sehe ich halt eher als Krankheit an, gegen die ich nichts wirklich machen kann. Ja, aber man könnte ja zum Beispiel mal ein bisschen in Frage stellen, darüber nachdenken, was die katholische Kirche zur Verhütung sagt und dann vielleicht doch verhüten. Ja, aber das Problem erklär es mir, was ist so schlimm am Verhüten? Das ist einfach, für mich ist das einfach eine Regel. Also gut, aber eine Regel. Ich habe so gelernt von meinen Eltern und in der Kirche, dass es einfach. Ja, aber wir alle wissen, dass es ja auch ziemlich dusselige Regeln gab in der Weltgeschichte. Und man sollte ja über jede Regel nachdenken, bevor man sie dann für sich akzeptiert. Ja, natürlich, aber es gibt einfach Sachen, die ich so gelernt habe und die ich auch nicht ändern kann, weil es einfach meine Erziehung ist. So. Und auch nicht ändern willst? Nee, eigentlich nicht. Das heißt, es können noch 10 Kinder kommen? Ja, könnten theoretisch, ja. Bist du denn jetzt im Moment mit einem festen Partner zusammen? Nee, bin ich nicht. Das heißt, also, du hast 10 Kinder... Ja? Ich habe eigentlich nie feste Partner, nie gehabt. Wie lange warst du denn überhaupt mal am längsten mit einem zusammen? Also mit einem Vater von den Kindern war ich generell nie zusammen. Das waren immer entweder Affären oder einfach so ein One-Night-Stand. Auch all das ist ja nicht so im katholischen Sinne, ne? Nee, aber das ist der schnellste Weg. Also wenn ich jetzt einfach im Internet bin und dann kann ich einfach irgendwem schreiben und dann kommt der vorbei und geht danach wieder und ich muss nichts mit dem zu tun haben. Ist ja unfassbar. Wie war das denn damals bei dem ersten Kind? Du warst 16 Jahre alt. Wie ist das entstanden? Ja, das war eher ein Versehen. Also ich war in einem Club und das war auch mein erstes Mal. Das war auch in diesem Club einfach. Club? Was für ein Club? Ja, so eine Diskothek in Düsseldorf. Ach so, also kein Sexclub oder sowas? Nein, nein. Nein, ein normaler Club. Ich war noch minderjährig, ja. Ja, okay. Ja, genau, und dann ist es halt einfach passiert und da habe ich auch noch gar nicht über sowas nachgedacht. Also da stand es für mich schon fest, wenn ich mal Sex haben werde, werde ich nicht verhüten, aber damals habe ich einfach noch nicht drüber nachgedacht. So ist die Konsequenz. Nun schockiert mich ja schon auch deine Einstellung zur Verhütung, das muss ich offen sagen. Mich schockiert aber auch die Fahrlässigkeit dieser vielen Männer, die offensichtlich die Verhütung komplett auf dich geschoben haben. Ja. Die haben ja dann offensichtlich auch nicht verhütet. Nee. Haben die dich denn überhaupt gefragt, ob du die Pille nimmst? Nee, eigentlich nie. Also nie? Nee. Du weißt aber von jedem Kind, wer der Vater ist. Nee, das auch nicht. Na hör mal, jetzt hört's aber auf mit katholisch hier. Das ist aber auch nicht das Ordentlichste. Ja, wie viele Väter kannst du denn zuordnen zu den Kindern? Also zwei kannte ich schon, bevor ich halt mit denen geschlafen habe. Ja, und den Rest habe ich im Internet kennengelernt oder halt wie in der Diskothek da ist kennengelernt. Dann sind die einmal zu dir gekommen. Einmal poppen und dann waren die weg und du hast die nie wieder gesehen und haben aber ein Kind hinterlassen. Ja, genau. Ach, Nicole. Jetzt erzähl mir nicht, dass das katholisch ist. Nee, nicht wirklich, aber... Also ich glaube, dass der Papst da lieber eine Verhütung sehen würde als sowas. Ja, das kann sein. Das heißt, alle Kinder, ich meine, jetzt hört es auch auf, lustig zu werden, alle Kinder wissen, also die meisten Kinder wissen jetzt nicht, wer der Vater ist. Ja. Das ist wirklich nicht schön, dass du den Kindern das zumutest. Nee, das ist noch nicht schön, aber jetzt ist es eh zu spät. Nee, jetzt ist es nicht zu spät. Gerade hast du mir gesagt, du könntest eventuell nochmal 10 Kinder kriegen. Dann schieb doch jetzt wenigstens einen Riegel davor. Ja, aber ich meinte, es ist zu spät, um den Kindern noch ihren Vater vorzustellen, die ich schon habe. Ja, natürlich, das stimmt, ja. Jetzt habe ich gerade das nicht richtig vor lauter vor Empörung, das gar nicht kapiert oder nicht richtig verstanden. Wie viele Kinder wissen von wer der Vater ist? Zwei. Mhm. 10 Kinder. Das heißt, wie wohnst du? Ich bin Sozialhilfeempfängerin und habe eine 60 Quadratmeter Wohnung bis jetzt nur. 60 Quadratmeter nur? Ja, Mit 11 Menschen? Ja. Wie geht denn sowas? Dann wohnt er ja da in 2 Zimmern, oder wie? Eine 3-Zimmer-Wohnung haben wir. Also ich schlafe im Wohnzimmer mit dem jüngsten Kind. 4 Kinder schlafen in einem Zimmer und 5 in dem anderen. Wie soll denn das weitergehen? Ja, also wie es aussieht, kriege ich jetzt bald eine größere Wohnung. Und ja, also bis jetzt klappt auch alles. Ich habe auch eine Haushaltshilfe und... Die wird staatlich bezahlt? Ja. Wie ist denn das, wenn man mit 26 so viel Kinder hat? Wie schaffst du das? Gut, du hast eine Haushaltshilfe, aber wie schaffst du das, da den Alltag zu managen? Also erstmal habe ich natürlich viele Freunde, die mir helfen. Dann, es gehen ja auch schon viele von denen zur Schule oder in den Kindergarten. Ich habe jetzt nur 3 Kinder zu Hause, so den ganzen Tag über. Ja, also das fängt ja schon an mit dem, du musst doch Unmengen einkaufen. Ja, das stimmt. Das machst du alleine? Ja, oder mit der Haushaltshilfe, die kommt dann auch mit oder sie geht alleine. Du musst, gut, die Haushaltshilfe ist immer da, du musst ganz viel putzen, du musst ganz viel Wäsche machen. Und ja. was alles so ansteht. Ich krieg's ja schon mit so einem Bekanntenkreis, die 1 oder 2 Kinder haben, was das für ein Aufwand ist. Mhm. Aber 10 Kinder. Ja, das ist schon anstrengend. Wie viele Stunden am Tag bist du beschäftigt? Also allein jetzt mit dem Haushalt und so würde ich sagen 6 Stunden. Geht ja noch. Ja, das geht auch. Und dann halt kochen. Aber das geht, also ich habe schon so meine, abends, wenn die Kinder alle im Bett sind, habe ich schon so meine 2 Stunden, 3 Stunden. Aber du kannst überhaupt nicht das Leben einer 26-Jährigen führen, oder? Nein. Ja, aber was ist das Leben einer 26-Jährigen? Ja, aber du bist also, was machst du denn, wenn du mal frei, nee, eigentlich hast du doch nie Freizeit. Gut, abends mal eine Stunde, so wie du gerade gesagt hast, aber das ist eine 8-Tage-Woche. Mhm. Wann hast du mal ein bisschen Freiraum? Ja, also ich frage schon einmal im Monat, frage ich schon Freundinnen, ob die vielleicht zu mir kommen wollen und auf die aufpassen wollen, dann kann ich abends auch was machen. Und dann sind wir beim nächsten Thema. Dann triffst du dich abends wieder mit Männern, weil du sexsüchtig bist. Ja, zum Beispiel. Und das ängstigt dich gar nicht, dass du vielleicht jetzt noch mal schwanger werden wirst, wahrscheinlich sogar? Ja, aber wenn das so ist, dann ist es halt so. Also. Wie viel Geld kriegst du vom Amt für deinen Haushalt? 2000 Euro. Kommt man damit hin? Ja, also wenn man es gut einteilt, wenn man weiß, wie man es einteilen muss, ja. Wird man nicht irgendwann müde, immer zu... wird man nicht irgendwann müde, immer zu gebären zu müssen? Kann ich mir als Mann gar nicht vorstellen, wenn man ständig schwanger ist. Ja, schon. Also es ist schon anstrengend. Aber ich kenne das halt so. Also ich bin das jetzt seit 10 Jahren so gewohnt. Bestimmt wird es mir auch irgendwann zu viel, aber jetzt geht's noch. Wenn du dich da mit den Männern triffst, wo triffst du dich mit denen? Bei denen? Also, ja, entweder so oder manchmal kommen die halt auch zu mir. Ach, die kommen sogar dann noch in... Wie geht denn das? Die Wohnung ist, geht ja dann ins Badezimmer oder was? Nee, also das jüngste Kind stelle ich dann mit zu in einem von den anderen Zimmern. Ja, und dann... Also Nicole, ich muss, einerseits respektiere ich natürlich deine Leistung, dass du da 10 Göhren großziehst. Andererseits möchte ich aber wirklich an deine Verantwortung appellieren. Ja. Das, was da jetzt bisher gelaufen ist, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde das, ich bin da fast schon fassungslos, dass du das so gemacht hast. Eben auch in Bezug darauf, dass du den Kindern den Vater entziehst. Allein das ist schon schlimm genug. Wenn du eine Sexsucht hast, wie du es sagst, finde ich, gehört eine Verhütung davor. Und wenn es dich so sehr bedrängt, dann musst du zu einem Therapeuten gehen. Sollen da demnächst 15 Kinder sein, denen du vielleicht gar nicht mal ein adäquates Leben bieten kannst, was du vielleicht eigentlich von Herzen tun würdest wollen, wenn du weniger Kinder hättest? Ich sag jetzt mal, du poppst auf Teufel komm raus. Und siehst gar nicht die ganzen Konsequenzen, die dahinter hängen. Dass es da um neue Menschen geht, die da entstehen. Ja, aber es ist doch schön, wenn neue Menschen entstehen. Bitte? Es ist ja was Schönes, wenn neue Menschen entstehen. Ja gut, aber man muss auch mal die Realitäten sehen. Die neuen Menschen haben keinen Vater. Die neuen Menschen leben in, zumindest jetzt, auch in Verhältnissen, auf denen du gerade nicht sehr, sehr förderlich für Kinder sind, in so beengtem Raum und auch gerade nicht in wohlhabenden Verhältnissen. Ja. Tja, aber ich glaube, da erreiche ich dich nicht, ne, mit meiner Meinung. Du wirst es weiter so machen. Ja. Dann nochmal auf unser Thema zurückzukommen. Ich trage eine große Verantwortung. Wie ist das für dich, eine so große, in der Tat trägst du eine große Verantwortung, wie ist das für dich, eine so große Verantwortung zu tragen? Ja, also ich habe das Gefühl, dass mir das auch was bringt, so eine große Verantwortung zu tragen. Weil, also erstmal lerne ich dadurch sehr viel mit den Kindern und dann ist es, also das kann einfach auch jemand, der jetzt 2 Kinder hat oder so, kann das auch gar nicht nachvollziehen. Also für mich ist das schon was Besonderes. So. Das ist zwar anstrengend, aber... Gibt es denn Leute in deinem Umfeld, die den Kopf schütteln? Ja, natürlich. Ja. Natürlich, total viele. Vor allem, wenn man dann wenn man wirklich einmal mit allen Kindern, was richtig selten vorkommt, mit allen Kindern unterwegs ist, dann natürlich, dann gucken einen so viele Leute an. Das ist wirklich auch ein schönes Stichwort. Du kannst mit den Kindern doch, wenn es jetzt vielleicht sogar noch mehr werden, du kannst doch nie mit denen mal in den Urlaub fahren. Oder es ist eine Riesenaktion, das zu organisieren. Du kannst nie mit allen Kindern mal essen gehen. Oder es ist eine Riesenaktion, das zu organisieren. Also, ja, also sowas geht nicht. Das heißt, du entziehst den Kindern doch auch vielleicht eine Normalität, die sie sonst hätten, wenn sie weniger Geschwister hätten. Aber ich glaube, wir haben alle Sachen jetzt gesagt und alle Argumente ausgetauscht. Ja. Wie auch immer, da sind jetzt 10 Menschen und du trägst die Verantwortung. Ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass es gut läuft und dass du die Kinder gut erziehen kannst, damit alles seinen ordentlichen Weg läuft. Das wünsche ich dir von Herzen. Dafür brauchst du viel Kraft für, das weißt du wahrscheinlich auch selbst, um die Kinder erstmal dann durch das Größte durchzubringen. Okay. Liebe Nicole, interessant mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hammer, sowas habe ich auch noch nie gehört. Ich trage eine große Verantwortung, unser Thema heute Nacht, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, wenn ihr auch eine große Verantwortung tragt, aufgrund eures Berufes, vielleicht auch aufgrund einer ehrenamtlichen Tätigkeit, wie auch immer. Wenn ihr darüber mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Wolfgang und Wolfgang ist 51. Hallo. Hallo Wolfgang. Du trägst auch eine große Verantwortung. Ich trage auch eine große Verantwortung. Ich habe nur 2 Kinder. Ja, aber da trägt man auch schon eine große Verantwortung. Stimmt, weil sie 84 und 87 Jahre alt sind. Ah, deine Eltern. Stimmt. Ja, das ist interessant. Die Eltern werden irgendwann zu Kindern, ne? Ja, stimmt, ja. Die Rollen verdrehen sich. Die Rollen verdrehen sich. Ja, das kenne ich auch. Ja. Genau. Erzähl mal ein bisschen über deine Eltern. Gut, meine Mutter ist 84, hat schwer Alzheimer, Pflegestufe 3. Mein Vater, Pflegestufe fast 2. Sitzen beide im Rollstuhl. Toiletten gehen alleine ist nicht möglich. Bei beiden nicht? Bei beiden nicht, ja. Ist der Vater geistig noch klar? Geistig klar, ganz genau. Und das ist ja für meinen Vater auch ganz schwierig, weil er mit meiner Mutter sich nicht unterhalten kann. Verstehe. Meine Mutter früher sehr gesprächig war und jetzt kein Wort mehr redet, was dann das Psychische natürlich wahnsinnig runterzieht. Wo leben deine Eltern? Also sie wohnen in der eigenen Wohnung noch. Weit weg von dir? Nicht weit, ne. Gute 10 Kilometer, das ist kein Problem. Ja, und wie oft bist du dort? Also mindestens 6 Mal in der Woche, 6 bis 8 Stunden. So lange? Ja. 6 bis 8 Stunden? Ja. Also was machst du dann, wenn du da bist? Ja gut, ich mache den ganzen Tagesablauf mit. Also das fängt natürlich an mit Toiletten gehen und Essen auftragen helfen und Haushalt. Ja genau. Mhm. Und halt auch das Psychische. Ich hab schon auch eine Betreuer, also eine Pflegerin, die also 24 Stunden da ist. Ja. Aber die schafft es natürlich auch nicht, praktisch Pflegestufe 5 alleine zu stemmen. Mhm. Also bin ich manchmal auch dort, um die Pflegerin zu betreuen, ne? Oder die Betreuerin zu betreuen. Weil die es nicht mehr schafft. Weil die es nicht mehr schafft, ja. Mhm. Wie ist das, wenn man die alten Eltern auf die Toilette begleiten muss und die eigenen Eltern auf die Toilette begleiten muss und dort dann halt auch tätig ist. Sauber macht. Ja, natürlich, auch sauber macht. Ja. Also inzwischen völlig normal. Wenn mich das vor 10 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, das könnte ich nicht machen, weil es ja nicht nur Toiletten gehen, es ist ja auch die Baderei und die wirkliche Körperintimpflege auch notwendig. Ja, genau. Ja. Angefangen vom Klistier oder sonstigen Dingen. Und man wächst einfach rein. Wie war das denn? Deine Mutter ist schwer dement, sagst du, die kriegt das vielleicht gar nicht mehr so im Detail mit. Stimmt, ja. Mhm. Aber der Vater ist ja noch klar. Der Vater ist klar. Hat der sich nicht am Anfang geschämt vor dem eigenen Sohn? Gut, wir sind immer schon gut im Team gewesen. Wir waren früher auch viel gemeinsam im Urlaub, mein Vater und ich. Mhm. Von daher war da also keine große Hemmschwelle. Aber bei der Mutter? Bei der Mutter, ja, genau. Auch von mir natürlich, von meiner Seite her. Ja, klar, natürlich. Ja. Die Mutter mehr nackt zu sehen als eine Partnerin, das ist schon auch seltsam. Aber gut, inzwischen hat sie da keine Abwehr mehr. Also es ist für sie auch ganz normal geworden, dass ich als Sohn ihr da helfe, wobei ich gar nicht sicher bin, dass sie es registriert, dass ich der Sohn bin. Mhm. Aber am Anfang sicher, als sie noch nicht so ganz schwer erkrankt war, hat sie es schon gemerkt, dass da du... Da hat sie schon gemerkt, ja. Mhm. Ja. Machst du das aus der Familie alleine? Gut, ich habe eine Schwester, aber die hat halt wenig Zeit, weil sie Familie hat. Hat zwar kleine Kinder, ist Lehrerin, wohnt auch nicht ganz so nah. Ja, und? Dadurch bleibt schon die Last voll an mir hängen. Ich kann es zwar schon mit meiner Schwester was besprechen, aber die ganzen Zeitstunden, die hängen schon an mir. Hinzu kommen da sicherlich auch noch andere Aktivitäten, dass man mal zu einem Arzt fahren muss, dass man zur Apotheke gehen muss und, klar, und so Sachen. Ne? Mach alles ich, ja. Machst alles du. Bist du verheiratet? War ich mal, aber das ist 17 Jahre her. Seitdem lebe ich allein. Mhm. Und gut. Und du bist jetzt 51. Seit wie vielen Jahren betreibst du betreiben? Das meine ich jetzt nicht despektierlich. Also wie lange ist das jetzt schon so, dieser Zustand? 5 Jahre ist das jetzt so. 5 Jahre. Mhm. Weil ich immer der wird immer schwieriger, ganz klar. Das glaube ich. Ja. Du kannst doch dann keinen Beruf nachgehen. Ja doch, das tue ich schon. Das mache ich jetzt gerade auch, ne? Ich bereite jetzt den Tag für morgen her. Was für ein Beruf? Ich mache Computerschulungen und Computerreparaturen und so weiter. Das kann man schon nachts herrichten. Ach, das machst du zu Hause dann? Das mache ich dann zu Hause, das ja. Das heißt, du bist 6 bis 8 Stunden bei deinen Eltern. Ja. Und dann gehst du nach Hause. Du musst ja du lebst alleine. Ja. Musst deinen Haushalt auch noch ein bisschen organisieren. Ja, der geht dem Chaos natürlich entgegen, der eigene Haushalt. Und dann sitzt du auch noch ein bisschen in die Nacht rein und arbeitest. Ja, ich muss ja auch meine Miete verdienen, gell? Boah, Respekt, Wolfgang, ja. Respekt. Doch. Aber ich bin auch ganz stolz drauf, dass ich das schaffe, das muss ich schon sagen. Das kannst du auch. Ja. Das kannst du aber wirklich. Mhm. Gibt es Momente, wo du denkst, ich schaff's nicht mehr? Ich versuche es zu verdrängen. Also ich versuche zu verdrängen, dass andere Menschen anders leben und ich habe halt jetzt Priorität 1 Eltern und dem gehe ich voll nach und bin auch jetzt gerade dabei, die Partnerin freizugeben. Die Partnerin freizugeben? Was heißt das? Ja, ich hatte eine Partnerin. Ach, du hast auch noch eine Partnerin? Ja, schon. Wie funktioniert denn das auch noch? Ja, gell, stark. Gut, die Partnerin hat mich auch unterstützt. Also sie hat auch meine Eltern besucht und war viele Stunden dabei, weil ja Freizeit wie Kino oder Urlaub fahren oder sowas ist ja beinahe ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Ja, von daher. Also zumindest in Urlaub fahren ist ausgeschlossen. Ist ausgeschlossen, ja. Aber du sagst ja, dass du so 6 Tage in der Woche da bist. Das heißt, ein Tag, 2 Tage so mal ja. Im Durchschnitt macht das dann. Weg. Mhm. Bitte? Da komme ich schon mal weg, ein Tag mal, ja. Und genau. Dann macht das die Pflegerin. Ja, stimmt. Weil es muss ja jeden Tag jemand da sein. Oder meine Schwester mal drin. Ach so. Kommt schon so. Vorher, dass jemand da ist. Doch. Dann hast du aber auch eine tolle Freundin, muss ich sagen, die das mitmacht. Ja, das stimmt. Sie ist auch toll. Aber sie tut mir zum Herzen leid, ne? Und ich bin gerade dabei, in diesen Tagen jetzt ihr das Leben wieder freizugeben, dass sie wieder ihr eigenes Leben leben kann. Das heißt, du willst dich von ihr trennen? Muss mich von ihr trennen, ja. Mhm. Weil du ihr das nicht zumuten möchtest? Ja, ist so, ja. Mhm. Wir haben einfach keine gemeinsamen Stunden mehr. Und auch keine Nächte, weil ich halt dann auch so kaputt bin, teilweise auch psychisch so kaputt bin oder dann auch für den nächsten Tag irgendwelche Dinge herrichten muss, die ich unbedingt brauche. Da habe ich auch gar keinen Nerv mehr, mich an den Tisch zu setzen und ins Kerzenlicht zu schauen. Ne? Aber und ich will ihr das nicht zumuten. Hast du ihr das schon gesagt, dass du dich von ihr deshalb trennen möchtest? Ja. Stimmt, ja, doch, habe ich ihr gesagt. Was hat sie denn darauf geantwortet? Ja, sie will es eigentlich nicht wahrhaben und wir haben das auch schon 2-3 Mal versucht und haben es nicht durchgestanden, uns wirklich zu trennen. Wie lange bist du denn mit ihr zusammen schon? Na, 5 Jahre sowas. Also genau die Zeit, solange du das quasi machst jetzt mit ihr. Das ist ziemlich synchron losgegangen, ja. Mhm, genau. Sie ist ein herzensguter Mensch, will mir auch beistehen, aber ich tue halt zu wenig dafür, dass eine Beziehung aufrechterhalten werden kann, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wir haben am Montag ja über diesen, wie ich finde, unsinnigen Sprung aus dem All gesprochen. Und darüber, dass das ein Held ist. Du bist ein Held, der sowas macht. Ja, aber wirklich. Okay. Da habe ich Respekt vor, nicht, wenn jemand aus dem All springt. Ja. Ich gehe mir davon aus, wenn man sich so einsetzt und sein Leben so opfert für die Eltern, dass du früher ein gutes oder sehr gutes Verhältnis zu deinen Eltern hattest. Doch, das hatte ich wirklich, ja. Nein. Ich bin auch, wenn mich jemand fragt, warum ich das alles tue, sage ich immer, ich gebe jetzt das zurück, was meine Eltern mir gegeben haben. Und sonst könnte ich es vielleicht auch wirklich nicht stemmen, wenn ich es nicht so sehen würde. Ja. Das Traurige daran ist ja, du hast es gerade ja auch schon gesagt, dass es wird ja eigentlich immer schlimmer. Es wird nicht besser. Ja, genau. Das ist das Erdrückende. Das ist bei Kindern eigentlich gut, wenn man denkt, die werden dann immer besser, genau, werden erwachsen. Genau. Aber hier ist die Linie einfach absteigend. Ja. Nun ist der Vater geistig noch ganz, ganz präsent. Was für Krankheiten hat er? Gut, er hat einen Oberschenkelbruch und hat schwerst lungenkrank. Kann also schwer atmen und dadurch natürlich auch nicht trainieren, dass seine Muskeln einigermaßen aufbauen wieder. Und damit ist natürlich auch die Schraube nach unten klar gemacht. Ne? Er kann sprechen, kann er? Sprechen kann er, ja. Doch, wie, ist er. Wie äußert er sich denn über die gesamte Situation? Ja, für ihn ist denn auch eine Normalität eingetreten. Also wenn ich mal einen Tag nicht komme, ist das schon ein Problem. Mhm. Und deswegen sagt er auch vorher, ich habe zwei Kinder, weil er fragt dann auch sofort, wenn ich mal eine Stunde weggehe, ob ich dann auch wiederkomme und ob ich auch morgen wieder da bin. Also wie ein kleines Kind, das ich glaube, Angst hat, dass die Mama nicht wiederkommt. Ich glaube, auch wenn du mal einen Tag wegfahren würdest oder mal übers Wochenende, dass er kriegt es ja mit, wahrscheinlich wahnsinnige Angst hat, dass dir was passiert. Auch das, ja, ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Und das drückt ja auch auf die eigene, auf das Verantwortungsgefühl, ne? Dass man sich dessen bewusst ist, wie fixiert da die alten Eltern auf einen sind. Stimmt, ja. Ja. Ich flitze auch im Auto umeinander, von einem Kunden zum anderen teilweise, bloß mal schnell zwischendurch und dann rase ich wieder zu meinen Eltern. Mhm. Und das sieht er natürlich auch und warnt mich eigentlich vor jeder Autofahrt, ob die wirklich sein muss. Und sicher aus der Angst heraus, mir könnte was zustoßen und ich komme nicht zurück. Ne? Es gab für dich nie in den Jahren mal die Überlegung, die Eltern in ein Pflegeheim zu geben? Eigentlich nein, wirklich nein, weil Pflegeheime einfach nicht das bieten können, was meine Eltern jetzt doch zu Hause noch haben. Ne? Natürlich, natürlich. Und auch finanziell ist natürlich auch ein Mammutprojekt, zwei Eltern da ins Pflegeheim zu geben. Du hast aus früheren Verbindungen keine Kinder? Nein, habe ich nicht, nein. Mhm. Nein, natürlich kann kein, noch das beste Pflegeheim, kann alten Menschen das bieten, was sie zu Hause im gewohnten Rahmen geboten bekommen. Das ist doch ganz klar. Ja, ich habe schon angeboten, mein Vater, wir gehen auf den Bauernhof und holen noch zwei, drei alte Leute dazu und machen da ein schönes Leben alle. Aber selbst das wollte er nicht, weil er sagt, einen alten Baum verpflanzt man nicht und ich bringe ihn um mit solchen Ideen. Hat er recht. Ich glaube, in dem Alter mit 84 und 87, da muss man alles so lassen, wie es ist. Und das ist das Ruhe ist das Allerbeste. Nee, stimmt. Wie lange warst du nicht mehr in Urlaub? Also ich war das letzte Mal bei den Eltern 2006 im Urlaub. 2006? Ja, da war ich auch mit meinen Eltern im Urlaub, ja. Das war das letzte Mal, wo man eigentlich wirklich gemeinsam noch einigermaßen... Ach so, mit den Eltern zusammen wart ihr? Mit den Eltern zusammen, ja. Ah, 2006, da ging das noch. Mhm. Ja, da ging das noch, ja, waren sie dabei. So, nun kann es ja sein, dass die alten Herrschaften durchaus trotz ihrer schweren Erkrankungen noch einige Jahre leben werden. Ja, stimmt. Also meine Mutter ist körperlich gut drauf. Mhm. Ja, ja. Mhm. Also das kann 10 Jahre gehen, ja, ohne weiteres. Ja. Mhm. Wenn du dir das so vorstellst, sag mal ganz ehrlich, was für ein Gefühl löst das in dir aus? Ich versuche es immer zu verdrängen, aber ich denke mir, ich muss einfach so weitermachen. Und ich muss alle Menschen, die mir helfen wollen, eigentlich abstoßen, dass ich dieses Leben so weiterleben kann, dass ich niemand anders mit reinziehe, dass ich dem sein Leben auch zerstöre. Das ist das mit der Partnerin eben. Dass ich ja, das ist wirklich ein großes Problem. Wirklich, sage ich, ich muss sie leben lassen, als sie mir noch 10 Jahre so gehen kann und immer schlimmer wird. Mhm. Wolfgang, ich ziehe 10.000 Mal den Hut vor dir. Danke. Wirklich, ich finde das ganz, ganz, ganz toll, was du da machst. Das macht mich ja noch stärker jetzt. Ja, wenn ich dir da ein bisschen helfen kann, freut mich das. Aber wirklich, okay. Und ich sage dir auch, dass alle Leute, die uns zuhören, alle, ja. Ich sage jetzt mal so einen krassen Satz, alle, die uns zuhören, Wahnsinn. Höchsten Respekt vor dir haben. Mhm. Toll. Vielen Dank. Toll, Dank. Was du da machst. Toll. Okay. Dann also, steck mir das in den Rücken und ich mache weiter so. Dann wünsche ich dir ja wirklich viel Kraft und für deine Mama und deinen Papa natürlich auch alles Gute und dir sehr, sehr, sehr viel Kraft, dass du das gut durchhältst und selbst dabei nicht krank wirst. Das ist ja wichtig. Ja. Ist sehr wichtig. Ja, das ist sehr wichtig, ja. Sonst bricht das ganze Konzept dann ein. Dann bricht es alles zusammen. Da muss man dann sehr aufpassen, ja. Die Verantwortung, die ich trage, ja, genau. Mhm. Schön, dass du angerufen hast, Wolfgang. Alles Gute. Danke für das Gespräch, war wunderbar. Sehr gerne. Tschüss. Servus, Domian. Ciao. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Thema heute Nacht. Ich trage eine große Verantwortung. Wer von euch trägt eine große Verantwortung? Wir haben jetzt gerade schon zwei sehr drastische Beispiele gehört. Bin gespannt, was jetzt noch kommt. Vielleicht auch aus dem beruflichen Bereich, dass sich jemand meldet, der eine große Verantwortung trägt. Nele ist hier. Nele ist 32. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Nele. Hallo. Erzähl du mal ein bisschen von deiner großen Verantwortung, die du trägst. Es ist einmal beruflich. Ich arbeite als Demenzbetreuerin. Also es passt ganz gut zu dem Mann, der da vorher dran war. Ja, als Demenzbetreuerin. Genau. Ja. Also da kümmert man sich halt darum, ja, die Lebensqualität von den Menschen noch so lange wie möglich noch so gut zu halten, dass sie wirklich noch viel selber können. Ne? Also so praktisch sich selber erhalten ist eigentlich so. Ja, wo arbeitet man denn? Wo arbeitet man als Demenzbetreuerin? Man kann selbstständig arbeiten und zu, die Menschen, die noch einen Ehepartner oder so haben, zu Hause dann betreuen. Ah ja. Oder man ist in Einrichtungen oder auch Krankenhäusern. Also teilweise auch wirklich so, wenn jemand eine kurze Zeit lang im Krankenhaus, wegen einer Operation oder so im Krankenhaus liegt, wird auch das Krankenhauspersonal schon durch uns entlastet. Also, das heißt, du bist freiberuflich tätig? Genau. Ja. Das ist halt auch so mit mein Problem. Warum? Ich bin alleinerziehend, bin ja so freiberuflich als Demenzbetreuerin tätig und arbeite halt auch noch in der Sterbebegleitung. Das mache ich allerdings ehrenamtlich. Das habe ich also irgendwie, ja, seitdem ich 16 bin, schon immer gemacht. Mhm. Und mache das auch gerne, so nicht. Nur es ist halt jetzt so, ja. Es nimmt einem immer mehr Kraft weg. Also ich komme halt wirklich an meine Grenzen jetzt. Es wird irgendwie alles ein bisschen zu viel und halt auch, ich komme aus dem ländlichen Bereich, da hat man viel Fahrerei und wenn man, also es ist halt auch so, als Demenzbetreuerin, ich verdiene da auch nicht wirklich viel und muss das halt auch wirklich noch Hilfe vom Staat dazu bekommen. Also so ganz reicht es. Sagen wir es übrigens nochmal und zum tausendsten Mal, dass das eine Schande ist, dass ihr so schlecht bezahlt werdet. Danke. Und es, was auch hilft, ist wirklich, wenn man so tolle Menschen hat, wie jetzt gerade mein Vorredner. Mhm. Wenn das die Verwandtschaft ist, mit der wir zusammenarbeiten, dann ist das ganz, ganz toll. Das heißt, du kennst auch andere Fälle? Ja. Ja, ich kenne Menschen, die jemanden ins Heim schicken oder auch zu Hause haben und das auch auf diese Krankheit halt einfach wirklich nicht verstehen. Oder Einrichtungen, wo wir als Demenzbetreuer halt, was auch ein Teil von unserem Job ist, ist auch wirklich die Verwandtschaft aufzuklären, was da gerade passiert und warum und wieso, denen das ein bisschen leichter zu machen. Ja, weil wenn du sagst, die verstehen die Erkrankung nicht, was verstehen die nicht an der Erkrankung? Ja, also die sehen das halt auch oft so, was ich jetzt nicht ganz so nett fand, den Vergleich, dass man sich wieder zum Kind entwickelt. Das ist, also ich kann das verstehen, dass man das so umgangssprachlich so nennt. Mhm. Ist aber wirklich so, diese Menschen haben aber ein ganzes Leben gelebt. Mhm. Und gerade in dieser Übergangsphase oder so ist das ganz böse, wenn man da irgendwie die mit dem Kind vergleicht. Mhm. Also eigentlich geht das, also wir wissen alle, was gemeint ist, aber eigentlich geht das nicht. Das ist ungefähr so wie, wenn man Essen anreicht und die das Füttern nennt. Das ist wirklich, also vom Respekt her muss man da wirklich vorsichtig sein. Okay. Nein, aber es ist halt wirklich so, es gibt, wie gesagt, es entwickelt sich ja auch jeder anders in dieser Krankheitsbild. Verzweifelt man denn nicht manchmal, oder verzweifelst du nicht manchmal, wenn du merkst, wie schwierig das ist, dass die Menschen kaum erreichbar sind, dass sie sich immer mehr vom Hier und Jetzt aus dieser Welt verabschieden? Es ist ja so, es ist ja eine Abspaltung vom Ergotherapeut, der Beruf. Und man würde nie Verwandtschaft oder so normalerweise selber, wenn man jetzt Ergotherapeut ist oder so, wird man ja auch nie sein Neffe, sag ich mal jetzt, die Motorik irgendwie unterstützen oder so beim Schreiben, dass er zu doll aufdrückt oder so. Genauso sagt man, ist das ja so, dass man eigentlich da wirklich immer mit älteren Leuten arbeitet, also mit betagten Menschen arbeitet, mit dem man eigentlich vorher keinen Bezug hatte. Von daher schafft man das ganz gut, diesen Abstand zu halten. Und wobei Wolfgang ja gerade erzählt hat, dass er nun als Sohn mit jeden Tag mit der Mutter zu tun hat. Das gibt es ja nun auch. Genau. Das ist halt noch wieder wirklich schwieriger, weil man weiß ja, also da sieht man ja auch wirklich doll diese ganzen Veränderungen. Genau, wie die Frau vorher war und das reicht. Genau, ja. Was ich aber nochmal eben ganz wichtig ist, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist dieses, diese betagten Menschen, aber wenn die diese Krankheit haben und ab einer gewissen Stufe, also in der Anfangsstufe ist es halt auch noch wirklich so, dass sie verleugnen und wenn sie Sachen verlegen, hat immer jemand geklaut und solche Sachen, das ist so ganz typisch. Mhm. Was aber ganz wichtig ist, ist, wenn sie eine bestimmte Stufe erreicht haben, ich meine, es ist natürlich von Einzelfall auch unterschiedlich, aber so im Allgemeinen kann man wirklich sagen, wenn jemand in einer guten Einrichtung ist oder so einen ganz tollen Sohn hat wie mein Vorredner, dann ist das wirklich so, dann muss es jemand mit Demenz nicht schlecht gehen. Mhm. Für jemanden gerade wie jetzt diesen Sohn, der diese Veränderung sieht und so, dem geht das ganz schlecht, weil der denkt, oh Gott, jetzt kann die das und so nicht. So, aber das muss gar nicht so sein. Also ich merke, du brennst bei dem Thema Demenz. Lass uns mal noch ein bisschen über dich reden. Du sagst auch, dass du alleinerziehende Mutter bist. Genau. Wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist schon 12. Naja, schon, ist gut. Das Kind muss ja dann auch betreut werden. Direkt in der Pubertät gerade. Bitte? Direkt in der Pubertät. Genau. Und du machst auch noch ehrenamtlich Sterbebegleitung. Wie viel Zeit bleibt da eigentlich für dein Kind noch? Ja, das ist es ja. Da bleibt nicht mehr wirklich viel. Das ist die Schwierigkeit. Du trägst eigentlich drei Verantwortungsblöcke. Einmal dein Beruf als Dementbetreuerin, dann die Sterbebegleitung und dein Kind. Ja, und mich selber ja auch. Und dich auch, natürlich. Ich denke, ein ganz großer Grund, weshalb ich auch wirklich auch Pech mit Beziehungen oder sowas hatte, lag wirklich auch an dieser Arbeit. An diesem ganzen Stress. Auch du hast doch fast gar keine Zeit für eine Beziehung. Nee. Ne? Also das ist wirklich... Jetzt frage ich dich, warum... Gut, das ist dein Beruf. Die Demenzbetreuung ist dein Beruf. Und du bist mit Leidenschaft dabei und das ist auch sehr schön und sehr beeindruckend, wie du es gerade erzählt hast. Dankeschön. Natürlich sind Sterbebegleiter auch ausgesprochen wichtig und das sind ganz tolle Sachen, die die Leute machen und wichtig. Aber warum machst du das denn jetzt auch noch dazu? Also es ist jetzt schon weniger geworden. Also in der Zeit, ich habe halt eine ganze Zeit lang war ich wirklich leider arbeitslos und habe immer Multijobs gemacht. Also das ist mir auch nicht besser als jetzt. Und habe dann, wie gesagt, eigentlich auch schon als Jugendliche angefangen gehabt damit und habe dann auch Fortbildung und sowas besucht, um das wirklich dann auch... Was zieht dich denn so in diesen... Was zieht dich so in diesen Bereich? Und jetzt ist es halt so, es hat sich rumgesprochen und wenn jemand im Sterben liegt, also es hat angefangen, dass ich Kinder betreut habe, ne? So, und wenn jetzt aber jemand im Sterben liegt, also auch jemand Älteres, oder auch bei wenn jetzt jemand einen Unfall hatte oder so, wo die Eltern jetzt am Trauern sind, dann werde ich ganz oft einfach angerufen, weil die Leute sich da eher rantrauen als an eine Institution. Ja, verstehe. Aber, wie gesagt, im ländlichen Bereich gibt es leider auch noch gar nicht so viel, außer vielleicht ein Pastor oder so, und das ist wieder so eine Sache. Ja. Nur lass mich mal sagen. Das weiß ich ja nun zu Genüge, dass gerade die Leute die Sterbebegleitung machen. Das ist ja nicht so ein Job wie mal ein Treppenhaus putzen oder sowas. Nichts gegen Treppenhäuser putzen, weiß Gott nicht, da habe ich nur wirklich nichts gegen. Aber das ist ja ein Job, der einen auch sehr absorbiert. Da geht man nicht direkt nach Hause und so, als wäre nichts gewesen. Das zehrt ja in den Kräften, das ist ja hoch emotional. Ja, das schon, wobei es natürlich, das mit den Kindern war wirklich für mich, da gab es auch schon mal einen Grenzfall, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr oder wo ich danach auch wirklich psychologisch aufgearbeitet werden musste, weil ich hatte ja auch niemanden zum Reflektieren, ne? Und da war das wirklich heftig, aber dann habe ich eine Zeit lang da pausiert. Und bin dann durch die Demenzbetreuung da wieder reingekommen, da hat sich das halt ergeben, dass wieder öfter mal das Telefon geklingelt hat. Und soll ich dir mal meinen Eindruck sagen? Ja? Mein Eindruck ist auch, dass du eine ganz tolle Person bist. Ah, danke. Das auf jeden Fall, aber ich glaube, du musst kürzer treten. Ich appelliere wirklich an dein Verantwortungsgefühl eben auch für dein Kind und für dein eigenes Leben. Du bist mal gerade 32. Ja. Wenn du dich jetzt zu sehr aufbrauchst, schadest du enorm deinem Kind und du schadest dir selbst. Ja, also man muss immer ein kluges Maß finden für alle Dinge. Genau. Und sehr tragisch daran ist ja halt eben, ich habe ja wirklich kein Auskommen wirklich. Ich bin ja trotzdem immer noch mit einem Bein auf staatliche Hilfe angewiesen. Also ich brauche immer noch Wohngeld und so. Und von daher, versuche ich ja schon irgendwie auch mich zu bewerben. Das Ding ist nur, aufgrund meines Werdegangs ist es leider so. Also ich bin total froh, dass ich mein Kind habe, so nicht. Und wenn ich gucke, beim Klassentreffen oder so, ist es wirklich so, es gab halt eine Zeit, wo man wirklich schlecht Ausbildung und sowas gekriegt hat. Von daher sind andere auch nicht unbedingt weit als ich. Aber ich habe dieses Demenzbetreuerin, habe ich über ein Zertifikat gemacht. Und wie auch immer, aber es ist keine richtige Berufsausbildung. Ist daher nicht geschützt und bringt halt nicht wirklich Geld ein. Natürlich. Aber du musst, ich finde, du musst jetzt an Stellen gucken, wo du ein bisschen dich runterfährst, um einfach auch eine Zeit und eine Zeitzone für dich auch zu haben. Ich möchte dir gerne, sehr gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja, okay. Ich glaube, das kann nicht schaden. Einverstanden? Das ist heute Nacht bei mir der Henning und der Henning ruft dich jetzt gleich nochmal an, Nele. Du legst bitte auf und er meldet sich bei dir. Ja, bist du unter? Ja, du bist zögerlich. Hallo? Ja. Sollen wir es so machen? Ja, genau. Ja, gut. Nele war ein bisschen abgelenkt von was auch immer. Liebe Nele, alles... Ich habe Geburtstag. Ich habe gerade noch einen Geburtstagsgruß gekriegt. Du hast Geburtstag heute. Ja, das sagt sie jetzt erst. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr herzliche Glückwünsche. Auf dass das nächste Lebensjahr ein tolles Lebensjahr wird. Jo, danke. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Da kam eine Geburtstags-SMS. So, Thomas, 37. Guten Morgen, Thomas. Thomas, 37. Guten Morgen, Thomas. Ich glaube, den Gag kann ich jetzt nicht das dritte Mal wiederholen. Hallo? Sandro? Hallo? Ja? Ja, wie alt bist du? Ich bin 20. Du bist 20? Ja. Sandro, 20 Jahre alt. Ja. Sandro, du trägst eine große Verantwortung. Ja. Warum? Was ist los? Ja, damals vor 4 Jahren ist halt mein Bruder gestorben. Ja. 3 Jahre alt. Und ja, das ging halt bis vors Gericht. Meine Mutter hat ihn umgebracht. Die Mutter hat ihn umgebracht? Ja. Und sie hat halt ausgesagt, dass er unter der Dusche verbrüht ist. Er ist verstorben an Verbrennung 3. Grades. 80% seiner Haut waren komplett weg. Hingen Hautlappen runter oder waren halt tiefe Wunden. Was hat sie denn um Gottes Willen mit dem Kind gemacht? Also vor Gericht hat sie halt ausgesagt, ja, dass er unter der Dusche war und das Wasser war zu heiß. Und ich hab halt, weiß halt, wie es wirklich war und habe halt nicht vor Gericht ausgesagt. Du hast nicht vor Gericht ausgesagt? Nein. Wie war es denn wirklich? Ja, mein Bruder hatte eine Sprachbehinderung, er konnte nicht sprechen, also er hat es nie gelernt, weil meine Mutter sich auch nie mit ihm auseinandergesetzt hat. Und ja, irgendwann ist sie dann halt durchgedreht und hat ihm halt 10 Liter kochendes Spaghettiwasser über den Körper geschüttet. Drei Jahre war der Junge alt. Ja. 10, hast du das gesehen? Ja. Hast du es wirklich gesehen, mit eigenen Augen? Ja. Also ich habe das nicht gesehen. Ich habe gesehen, wie sie mit dem Topf ins Bad gelaufen ist. Dann hat mein Bruder geschrien und 2 Sekunden später ist er mit dem leeren Topf aus dem Bad wieder raus. Die hat einen 10-Liter Topf kochendes Wasser ins Bad geschleppt? Ja. Und wo war der Junge? Wo war der? In der Badewanne. Und hat dieses kochende Wasser über ihn geschüttet? Ja. Ja. War er sofort tot? Nein, er hat 12 Tage noch gelebt. Was ist denn dann passiert? Also der hat wahrscheinlich geschrien oder was hat er gemacht? Nee, der hat geschrien, meine Mutter hat ihn halt dann am Stuhl festgebunden nachts. Moment, wir sind hier so in der Badewanne. Die hat diese 10 Liter über den geschüttet. Dann schreit der Junge wahrscheinlich wie wahnsinnig, wenn er nicht bewusst ist. Ja. Was ist dann passiert? Ja, dann ist er einfach eingeschlafen in der Badewanne. Und sie hat ihn da liegen lassen in der Badewanne? Ja, bis er wach geworden ist. Und du? Nackt. Und du? Ja, ich wurde da halt in der Zeit von meiner Mutter verprügelt und mir wurde halt noch mehr Schläge angedroht, wenn ich nur irgendwas sage. Und ja. Da warst du 16? Ja. Wer war denn da noch in der Wohnung? Meine Schwester, aber die haben alle schon geschlafen oder meine Großschwester war draußen. Wie lange lag der Schwester? Ja, also kein Vater? Der Vater war im Knast. Wie lange lag denn dieser schwer verletzte Junge in der Badewanne? 2 Stunden, 3 Stunden. Und wie ging das dann weiter? Ja, das ging 12 Tage lang so weiter, dass meine Mutter ihn ganzen Tag über an den Stuhl festgebunden hat, 12? Panzerklebeband auf den Mund geklebt hat. 12 Tage lang? Ja, ja, die hat ihn auch am Stuhl festgebunden und die Treppe runtergeschubst. die hat ihn auch mitten in der Nacht in eine Scheune gestellt bei minus 4 Grad. Moment, der Junge ist schwer brandverletzt gewesen. Genau. Und danach hat sie das alles gemacht? Ja. Insgesamt wie lange? 12 Tage, und bis was er gestorben ist. Und dann ist er bei euch in der Wohnung gestorben? Ja. Und das hast du alles mitgemacht? Also mitgesehen, mit? Ja. Du warst ja schon 16 Jahre alt, warum hast du nicht Alarm geschlagen irgendwo? Ja, ich wurde jeden Tag mit Aluminiumstangen verprügelt, so Handtuchhaltern und sowas. Die anderen Geschwister, die älteste Schwester ist wie alt? Die ist 21 jetzt. Ist ein Jahr älter als du. Die hat das alles nicht mitgekriegt. Die hat bei ihren Freunden immer übernachtet und bei ihrem Freund. In diesen 12 Tagen war die gar nicht zu Hause? Nein. War das ein Mietshaus? Ja. Haben denn die anderen Mieter nichts mitgekriegt an Schreier? Also das war ein komplettes Haus für uns. Wir haben da zur Miete gewohnt. Also so war das. Ach so, verstehe. So, jetzt erzähl du mir, warum du nicht die Wahrheit vor Gericht gesagt hast. Ja, weil ich einfach Angst hatte auf die Reaktion und auf das Handeln meiner Mutter. Wie ist jetzt ihre Version gewesen? Sag's nochmal. Ihre Version ist halt so gewesen, dass sie uns wir waren im Garten und haben gespielt oder ich habe halt da mit meinem Bruder Fußball gespielt und dann hat sie gesagt, wir sollen duschen gehen und der Kleine ist halt dann gleich reingelaufen und hat sich in die Dusche gestellt und hat das Wasser angemacht und es wäre halt dann dadurch gepassiert. Aber das muss man doch rechtsmedizinisch alles genau herausbekommen haben, dass es so nicht gewesen sein konnte. Wenn der Junge noch 12 Tage gelebt hat und in diesen 12 Tagen noch all die Dinge passiert sind, die du gerade geschildert hast, das sieht dann rechtsmedizinisch. Er hatte richtige Löcher in der Schädeldecke, auf einem Auge war er blind und sein Arm, der war 4-mal gebrochen, also die hat den da in den 12 Tagen hat die den richtig gefoltert, so echt wirklich gefoltert. Das heißt, das Gericht hat ihr nicht geglaubt? Ja, aber die hat halt trotzdem nur 4 Jahre Haft bekommen. Hast du auch vor Gericht aussagen müssen? Ich hätte aussagen müssen, ich saß auch vor Gericht, aber habe halt vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, also wegen Familie und so, weil ich einfach Angst hatte. Die ist nur zu 4 Jahren verurteilt worden. Ja, und dann nach 2 Jahren wegen Halbstrafe entlassen worden. Das heißt, die ist jetzt schon wieder auf freiem Fuß? Ja, schon seit einem Jahr. Hast du mit der noch Kontakt? Ja, brüchig. Jetzt sagst du, ich trage eine große Verantwortung. Wie genau meinst du das? Ja, ich weiß, das ist meine Verantwortung wäre eigentlich gewesen, das vor dem Gericht zu sagen, das wäre meine Pflicht gewesen. Hm. Und jetzt fühle ich mich halt dafür verantwortlich, dass meine Mutter nicht gerecht bestraft wurde. Sandro, das bin ich eigentlich meinem Bruder schuldig. Das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, in welcher Hölle ihr da gelebt habt. Und du warst 16 Jahre alt und warst vielleicht auch komplett verschüchtert. Mhm. Und kann das erahnen. Ich kann es nicht verstehen, aber ich kann erahnen, dass du dich damals vielleicht so verhalten hast, wie du dich verhalten hast. Mhm. Jetzt aber kannst du dich anders verhalten. Jetzt kannst du erneut eine Aussage machen. Vielleicht wird das ganze Verfahren aufgerollt. Ich weiß nicht, wie das juristisch ist, ich weiß es nicht, aber du solltest zur Polizei gehen und es neu zur Aussage bringen. Okay. Wie man das genau macht, rufen wir dich sowieso gleich nochmal an. Hast du mit dem Gedanken denn nicht schon mal gespielt, dass du dich nochmal an die Polizei wendest? Ja, ich habe immer drüber nachgedacht, aber den Gedanken halt immer gleich wieder verworfen. Denn dieses Weib ist ja eine Bestie. Ja. Entschuldige, wenn ich so über deine Mutter spreche, aber... Ich rede nicht anders. Wie lebt die denn jetzt? Weißt du das? Ja, sie arbeitet und sowas halt. Hat die keinerlei Reue gezeigt? Nein, die nennt ihn heute noch Wichser und er hat unsere Familie zerstört. Was ist mit den anderen Geschwistern? Alle Pflegefamilien und daheim. Alle haben keinen Kontakt zu ihr? Nein. Also nur die zwei, meine zwei Schwestern, die auch von demselben Vater wie ich abstammen. Hast du mit deinem leiblichen Vater heute Kontakt? Nein. du bist ja nun gerade erst 20 Jahre alt, du kommst aus einem sehr schlimmen Elternhaus, aus furchtbaren Verhältnissen. Wie lebst du denn heute? Ja, ich habe meine Freundin, habe meinen einjährigen Sohn. Würdest du sagen, dass du ein glückliches Leben führst? Ja, jetzt momentan glücklicher. Durch deine Familie? Außer halt immer diese Gedanken, hätte ich da vielleicht Aussage machen sollen, bin ich nicht da, mein Bruder dich schuldig. Beschreib das doch bitte nochmal für mich, wie du das damals so empfunden hast, als du dieses ganze Martyrium, diese 12 Tage noch miterlebt hast. Ich kann heute sagen, dass ich Horrorfilme witzig finde. Also das war nicht gerade schön. Dass du, wenn du heute einen Horrorfilm siehst, das findest du witzig? Ja, das ist einfach nichts in dem, was ich damals erlebt habe. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie Hautlappen runterhängen. Ich habe gesehen, wie meine Mutter den verprügelt hat, mit dem Kopf gegen die Heizung geschlagen hat, nachts bei -4 Grad in der Kälte in eine Scheune gestellt hat und das nur in Windel. Hast du eine Vermutung, warum sie ihre unfassbare Aggression gerade an diesem Kind so ausgelassen hat? Ja, weil mein Bruder halt nicht richtig laufen konnte. Der hatte irgendwie Probleme mit einem Knie und er konnte nicht sprechen. Das allein? Aber das kam daher, dass meine Mutter nie mit ihm geredet hat. Ist der Vater von diesem Bruder auch dein Vater? Nein, mein Stiefvater. Mein Gott, Sandro, was hast du mitgemacht? Ich sehe keine, ich sehe wirklich, bin weit davon entfernt, dir eine Schuld zuzuweisen, weil ich wirklich mir vorstellen kann, dass du in unglaublicher Angst gelebt hast da. Aber jetzt solltest du was tun. Vor allem, wenn ich meinen eigenen Sohn hier rumlaufen sehe. Ja, genau. Sandro, wir rufen dich jetzt nochmal an und geben dir nochmal ein paar Tipps, wie du das am besten jetzt anstellen kannst, wohin du dich wendest und so weiter. Selbst, ich weiß nicht, wie das juristisch ist, selbst wenn das im Sande verlaufen sollte, ich glaube das aber nicht, aber wenn es so wäre, hast du das getan und mehr kannst du dann nicht tun. Ja? Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns nochmal, damit du die entsprechenden Tipps noch von uns bekommst. Okay, ich bedanke mich bei dir, ja? Alles Gute, Sandro. Tschüss. Hier ist Silvia, 51. Guten Morgen, Silvia. Ja, guten Morgen, Domia. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich. Nach so einer harten Geschichte. Genau. Genau, aber jetzt lass uns mal über dich sprechen. Die Sendung heißt ja, ich trage eine große Verantwortung, also trägst auch du eine große Verantwortung. Welche? Ja, das geht sich darum, um den Vater meiner Tochter, wo ich mich vor 20 Jahren von getrennt habe. Meine Tochter ist 20 und der liegt jetzt wohl im Sterben, hat wohl Leberkrebs und Lungenkrebs. Ich habe aber keine gute Zeit auch mit ihm durchgemacht. Wie lange warst du damals mit ihm zusammen gewesen? Wie lange war ich? Über 10 Jahre. Ach so, doch so lange. Ja, mit Zwang. Also er hat sehr viel... Er hat mich vergewaltigt, er hat mich geschlagen, er hat mich gedemütigt, er hat mich mit Pistole bedroht und all solche Sachen. Und am Ende dieser Zeit kam euer Kind? Richtig. Was er aber auch nicht haben wollte, wo er mich zu zwingen wollte, abzutreiben. Du hast dich dann von ihm getrennt? Ich habe dann geschafft, als meine Tochter zur Welt kam, an dem Tag habe ich mich getrennt von ihm. Und hat er dich dann in Ruhe gelassen danach? Nein, danach, nach 6 oder 7 Jahren habe ich geheiratet und dann hat er circa 6 Jahre später, denn ich weiß nicht, was er erzählt hat damals, die Familie meines Mannes, mein Mann hat sich denn von mir abgesondert und die Ehe ist auch dann kaputt gegangen. Wie? Diese alte Beziehung, dieser, der so viel mit dir gemacht hat, der hat nach 6 Jahren, als du dann neu heiraten wolltest, so schlecht über dich gesprochen und dass dein neuer Mann sich von dir wieder getrennt hat? Ja. Was hat der denn da in die Welt gesetzt? Ich weiß es nicht. Mir wurde es nie gesagt. Ich wusste nur, dass der da war und ich weiß bis heute nicht, was er da gesagt hat. Ich will es auch gar nicht mehr wissen, ganz ehrlich. Also, so, und jetzt ich habe damit abgeschlossen. Ja, und jetzt liegt dieser Mann quasi im Sterben. Richtig. Und jetzt habe ich Anrufe bekommen, nicht von ihm. Er hat anrufen lassen und er würde gerne seine Tochter sehen. Und man würde Flugticket und alles bezahlen. Wo wohnt er denn? In Türkei. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, was ich meiner Tochter raten soll. Ich bin da noch nicht... Will der dich auch sehen? Ja. Der will dich sehen und die Tochter? Ja. Hast du deiner Tochter von diesem Martyrium auch erzählt, das du damals durchgemacht hast? Nein. Nein, habe ich ihr nicht erzählt. Was für ein Bild hat sie denn von ihrem Vater? Ich habe ihr nur erklärt, dass er egoistisch ist. Der hat auch nicht bezahlt für sie. Gar nichts. Warum hast du deine Tochter so geschont? Warum hast du ihr nicht irgendwann, als sie älter war, die Wahrheit gesagt? Weil meine Tochter, ich glaube nicht, dass sie damit zurechtkommen würde. Ich glaube es nicht. Also die ist sehr konservativ erzogen von mir, liebevoll und behütet und alles. Sie kann sich sowas nicht vorstellen. Was du mitgemacht hast. Was da abgelaufen ist, kann sie sich nicht vorstellen. Siehst du, jetzt steckst du in einem Dilemma. Hättest du deine Tochter zumindest teilweise die Wahrheit gesagt, wäre die Entscheidung jetzt einfach. Nämlich, ihr würdet da natürlich nicht hinfahren. Richtig, aber ich habe mit ihr darüber gesprochen und ich habe das Gefühl, dass sie von mir erwartet, ja oder nein zu sagen. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt ja sage, dann geht sie vielleicht dahin das geht in die Hose und wirft es mir später vor oder auch umgedreht. Geht es jetzt darum, ja zu sagen, dass ihr beide darunter fliegt oder geht es darum, ja zu sagen, dass sie alleine dahin fliegt? Also ich werde definitiv nicht dahin fliegen. Das müsstest du ihr dann ja schon erklären, warum du nicht fliegst. Und schon wären wir bei der Wahrheit. Richtig, aber ich habe zu ihr gesagt, dass ich da nicht hinfliegen will. Dass ich ihn auch nicht sehen will, dass ich getrennt von ihm bin und damit abgeschlossen habe. Und was soll ich dazu sagen? Ich will dir was sagen, Silvia. Ich würde, jetzt hast du 20, deine Tochter ist 20 Jahre alt. Das ist eine erwachsene, junge Frau. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Tochter? Ein gutes Verhältnis. Gutes Verhältnis, so. Dann würde ich ihr das erklären, warum du bisher vielleicht geschwiegen hast oder viele Sachen nicht so gesagt hast. Ich würde ihr im Groben erzählen, was damals passiert ist. Damit deine Tochter dich versteht und damit sie auf der Basis von wirklich Fakten ihre Entscheidung treffen kann, ob sie in die Türkei fliegt oder ob sie nicht fliegt. Das Problem ist, ich bin vor, ich glaube, 5 Jahren, ist das jetzt 4, 5 Jahre, bin ich in der Tagesklinik wegen dieser Vergewaltigung auch gewesen. Und ich hatte es ihr zuerst nicht gesagt und dann habe ich später mit ihr drüber gesprochen. Das hat sie nicht verstanden. Das hat sie bis heute nicht verstanden. Was gibt es da nicht zu verstehen, wenn die Mutter sagt, dein Vater hat mich vergewaltigt? Sie lässt es nicht an sich ran. Von daher weiß ich jetzt wirklich nicht. Vielleicht wäre auch ein Weg, wenn das so kompliziert ist mit der jungen Frau, dass ihr vielleicht im Beisein eines Fachmannes, eines Therapeuten dieses Gespräch führt. Ich neige dazu, dass sie wissen sollte, was da vorgefallen ist. Dann ist es für alle ein einfacheres und klares Leben, für dich auch. Jetzt geht gerade meine Sendung zu Ende, Silvia. Das beraten wir jetzt gleich im Hintergrund nochmal weiter. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns nochmal. Ja, gut. Ja, danke. Alles Gute, bis gleich, Silvia. Tschüss. Okay, danke schön. Wieder. So, meine Lieben, das war unsere Sendung. Ich trage eine große Verantwortung in der Technik, Friedrich Marquardt. Morgen sind wir wieder da mit der freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.